Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 18, Vers 30. Mit dir kann ich ganze Armeen zerschlagen, mit dir überwinde ich jede Mauer. Gott segne dieses Wort. Gottes Versprechen und Schutz. In diesem Psalm, Psalm 18, lernen wir mehr über Gottes Versprechen und Gottes Schutz. Und was hier nun passiert ist, dass wir haben hier von König David, wir haben David, wie er ein Lobgesang spricht, Gott gegenüber, der ihn von seinen Feinden gerettet hat. Und vor allem von König von Saul, der ihn verfolgt hat, ja, und hier ist das alles neigt sich dem Ende entgegen, und unser Herrgott hat eben König David ja auch gerettet, und das schlägt sich dann in der Lobpreisung dar, und ja, wir lernen mehr, dass wir hier also auch Gott vertrauen können und seine Versprechen wahrnehmen können, und es gibt also kein Versprechen in der Bibel, das unser Herrgott nicht gehalten hat. Einige Versprechen, das stehen noch aus, das ist vor allem, dass unser Jesus Christus das zweite Mal wiederkehrt, aber alles andere hat er erfüllt, auch die Prophezeiung von unserem Herrn Jesus Christus. Und so macht das Sinn, dass wir Gottes Versprechen und auch Schutz wahrnehmen. Und auch ernst nehmen, dass wir die Bibel ernst nehmen und Gottes Wort nochmal zu Herzen nehmen. Und geht mal in die Psalme rein, ins Psalter. Und da sind viele Lobgesänge, ja, aber auch also Bitten für andere Sachen. Also alle menschlichen Erfahrungen. Verschiedene Leute haben also die Psalme niedergeschrieben, soweit wir das wissen. Und wir lernen hier besonders über die persönliche Beziehung von anderen zu unserem Herrgott. Ja, und unser Herr Jesus Christus lädt uns ein, auch all diese Versprechen, die er uns macht, dass er die auch hält. Und das ist eben durch die Wiederauferstehung, Christus Kreuzigung, Tod, Kreuzigung und Tod und dann Wiederauferstehung wahrgemacht worden. Denn unser Jesus Christus hat das ja vorausgesagt, dass er wieder auferstehen wird nach 3 Tagen. Und das ist nur einmal passiert, das wird nicht nochmal passieren, so in dem Sinne. Und die Einladung ist da, Gottes Versprechen hier wahrzunehmen. Und besonders aus dem Psalm, da finden wir Mut und Kraft und viele, viele andere Erfahrungen und auch Schwierigkeiten, wo Menschen einfach ihr Herz unserem Herrgott ausschütten. Und lieber Jesus, wir danken dir für den Psalter und hier Psalm 18, Psalm von David. Und wir lernen eben, dass er eben auch ein Mensch war wie wir. Also alle Psalmen, alles in der Bibel, echte Menschen, also Situationen, alles echte Begebenheiten und Situationen. Und das soll uns Mut machen, dass wir du hast jedes Versprechen gehalten in der Bibel, ja, und wirst es auch halten, wenn du, unser Jesus Christus, wiederkehrst am jüngsten Tag. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen als Reuegesünder und auch deine Versprechen für sich selber wahrnehmen und auch Schutz finden in und durch dich und vor allem in und durch dein Wort, die Bibel. All diese Versprechen sind da, uns zu helfen auf unserem Lebensweg, und ich bete, dass alle Menschen zu dir kommen als Reuegesünder in persönliche Beziehungen zu unserem Herrn Jesus Christus. Wir danken dir, Jesus, lieben dich und beten dies in deinem gerechten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.